Im Palast der Wissenschaft und Technologie in der DVRK geht gegenwärtig der wissenschaftlich-technische Service für die Behinderten aktiv vonstatten. Zahlreiche Behinderte bekommen im für sie extra errichteten Lesesaal den Kundendienst wie bei allgemeinen Besuchen. Dieser Raum hat ein einwandfreies staatliches Netzwerk, das alle Materialien verschiedener Bereiche wie Bildungswesen, Kultur und Gesundheitswesen zur Verfügung stellt, damit die Behinderten nicht die anderen Lesesäle zu besuchen brauchen. Durch das staatliche Netzwerk erhält man auch die Vorlesungen für Fernstudium. Das Konsultationsprogramm ermöglicht den Gehbehinderten den Chat in Bild, Ton und Schrift.